Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 38 mit Dale Miller, Bernard Addison und Albert Nicholas, Sandy Bull, Carmaine Maestrin, Annapolis Bluegrass, Al McMean, Charlie Parker, David Leibman, Albert Emmons, The Comets, Charlie Christian mit Lionel Hampton und Benny Goodman, T. Boone Walker, Sonny Terry und Brownie McGee, Chris Proctor, Gene Wooten und Atahualpa Yupanqui. Thank you. Hector Roberto Chavero, besser bekannt als Atahualpa Yupanqui, eröffnete Framats musikalisches Fundbüro mit einem Choro. 1936 wurde diese Aufnahme gemacht. Chavero hatte sich nach dem Inka-König Atahualpa benannt, war Linkshänder und sein Gitarrenspiel war auch davon geprägt, dass er alternative Gitarrenstimmung verwendete. Im Anschluss daran Dale Miller mit der 1975er Version des Beatles-Klassikers Hey Jude. Dale Miller war beeinflusst von John Fahey, ein Stahlsaitengitarrist, der die Idee hatte, sein Instrument wie ein kleines Orchester klingen zu lassen. Das hat er meiner Meinung nach auch gut hinbekommen. Innerhalb der nächsten vier Titel bleiben wir den akustischen Instrumenten treu. Zuerst spielen der Klarinettist Albert Nicholas mit Bernard Addison, einem Gitarristen, den Toledo Shuffle. Danach ein Solostück, Sandy Bull, spielt auf dem Banjo Carmina Burana. Und der Gitarrist und Banjo-Spieler Carmen Mastren spielt das Stück Banjorama. Wie man sich vorstellen kann, spielt er dort Banjo, allerdings ein vierseitiges Banjo oder ein sechsseitiges Banjo, da bin ich mir nicht ganz sicher. Den Abschluss bilden Annapolis Bluegrass Skipjacking aus dem Jahre 2003. Minneapolis Bluegrass aus Maryland hören wir jetzt den Gitarristen Al McMean. Semper Fidelis wurde im Jahre 2020 aufgenommen. Al McMean verwendet hauptsächlich die nicht sehr häufig verwendete Stimmung von tief nach hoch, C, G, D, G, A, D. Außerdem hat er noch ein Buch über The Art of Dropped D Tuning and Guitars geschrieben, also ein etwas exzentrischer Gitarrist. Nichtsdestotrotz macht er sehr gute Musik. Hauptsächlich spielt er Gospel, Hymnen, irische Folklore und einige Popstücke aus der Vergangenheit. Musikzusammenstellung des Musikalischen Fundbüros werde auch ich immer wieder fündig. So letztens, als ich eine Charlie Parker-Aufnahme hörte, die ursprünglich auf Acetat nur gemacht wurde. Charlie Parker 1942 spielt er den Titel Cherokee ein mit Efersh Ware an der Gitarre und Phil Phillips an den Drums. Das war mir völlig unbekannt, diese Aufnahme. Trotzdem ist sie sehr gut und hört mal rein, ihr werdet staunen. Thank you. Solcher minimalistischen Begleitung hatte ich den Saxophonisten Charlie Parker noch nie gehört, aber die Aufnahme ist voller Charme und sehr frisch. Und wenn man bedenkt, dass er vielleicht bei der Aufnahme 21, 22 Jahre alt war, da war das eine ganz große Leistung, die er da vollbracht hat. Eine große Leistung vollbringt auch David Leibmann, ein Gitarrist aus den USA, Majestic Wreck aus dem Jahre 2009. Etwas verkopft, finde ich. Der Herr ist 1942 geboren und war eigentlich Professor für Wirtschaftslehre und auch noch für Mathematik. Und letzteres merkt man seiner Komposition Majestic Wreck auch an. Wie gesagt, sehr verkopft, aber für Gitarristen nicht uninteressant. Das ist ziemlich schwierig zu spielen, würde ich mal meinen. Und noch schwieriger ist es, sich all die Lagen und Voicings zu merken, aber eine ganze CD könnte ich das vermutlich nicht durchhalten. Als Hörer wohlgemerkt. Deshalb gibt es danach auch gleich etwas Deftiges vom Boogie-Pianisten Albert Emmons in a Little Spanish Town. Viel Spaß! Thank you. Den Pionieren des Rock'n'Roll, zuerst The Comets, Groovin' Around, danach den Pionieren der E-Gitarre, für Jazz Charlie Christian, Seven Comes Eleven und für den Blues bzw. Rhythm and Blues T-Bone Walker, Strollin' with Bones. Thank you. eine Anmerkung zu Bill Haleys Leadgitarristen Franny Beecher. Beecher war von 1948 bis 1949 der Leadgitarrist des Benny Goodman Orchesters und Charlie Christian spielte ja in der kleinen Besetzung mit Benny Goodman in den Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre. Es gibt sie also doch, die Verbindung zwischen frühen Rock'n'Roll und Jazzmusik, in diesem Falle Zwing. Natürlich gibt es und gab es die Verbindung Rock'n'Roll und Rhythm and Blues oder Bluesmusik schon immer, das ist hinlänglich bekannt. Man muss sich T-Bone Walker nur mal anhören. Der Klang der Gitarre, den hatte der Gitarrist der Comets wohl eher von ihm. Die Phrasen auch von ihm, aber natürlich auch von Leuten wie Charlie Christian. Und dass Chuck Berry ein riesen T-Bone Walker-Fan ist, ist auch nicht erst bekannt, seitdem er T-Bone Walker bei seinem Auftritt in Montreux 1972 auf die Bühne holte und ihn das Gitarrespielen überließ. 10 Jahre davor tourte T-Bone Walker mit Memphis Slim, John Lee Hooker und diversen anderen Musikern mit dem American Folk Blues Festival durch Europa. Mit dabei auch das weltbekannte Duo Solitary Brownie McGee. Wir hören Heart in Sorrow aus dem Jahre 1958. My baby packed a suitcase and she started into the train. She's a married woman, but I love her dead the same. Don't you know that I ain't got no loving, baby, now? Yes, yes. You know I ain't got no loving, baby, now. Well, it's I ain't got no loving now. My heart's in sorrow and the tears keep falling down. Down low, down farmer, and that old cruel engineer, that old dirty conductor took my baby away from here. Don't you know that I ain't got no loving, baby, no? Yes, yes. You know I ain't got no baby now. Well, I when the tears come rolling down. I started, yeah, writing a letter, and I laid that pencil down. My heart stuck soft and the tears come rolling down. That's the reason that I ain't got no loving, baby, now. Yeah, yeah. Well, I ain't got no loving now. Well, I sorrow and the tears come rolling down. Sonny Bob. Zeit für ein zweites Beatles-Instrumental, Gitarren-Instrumental, um genau zu sein, Chris Proctor, ein Fingerstyle-Gitarrist, der auch Lehrvideos und Unterricht macht. Martha My Dear, ursprünglich auf dem weißen Album der Beatles 1968 erschienen, wurde 32 Jahre später, also im Jahre 2000, von Chris Proctor als Solo-Gitarrenstück arrangiert und gespielt. Das war's schon wieder mit dem musikalischen Fundbüro. Ich wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Frank Matthias. Wir haben noch etwas Zeit. Ich habe mich also etwas zu vorzeitig verabschiedet. Daher ein weiteres Stück noch. Gene Wooten, ein Dobro-Spieler und Lapsteel-Gitarrist, spielt uns jetzt zum Abschluss Poison Love aus dem Jahr 1995. Und das war es diesmal wirklich mit Framats musikalischen Fundbüro. Viel Spaß mit Gene Wooten und Poison Love.